Father, thank you for our life in you. Vater, danke für unser Leben in dir. In Christ, thank in Christus. You so much. Danke so sehr. Bless this time. Segne diese Zeit. To your glory. Für deine Herrlichkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Last night I mentioned that how there's two kingdoms. Gestern Abend habe ich darüber gesprochen, dass es zwei Königreiche gibt. And there's a line between the kingdoms. Und es gibt eine Linie zwischen diesen beiden Königreichen. It's a very clear line. Es ist eine ganz klare Linie. And very often Christians cross the line. Und sehr oft übertreten Christen diese Linie. And they're living on the other side of the line. Und sie leben auf der anderen Seite der Linie. While they are real believers. Obwohl sie wahrhaftige Gläubige sind. They are in the domain of the devil. Sie sind im Herrschaftsgebiet des Teufels. They don't see horns, they don't have nightmares. Sie sehen keine Hörner, sie haben keine Albträume. They don't have visions, just normal people. Sie haben auch keine Visionen, das sind ganz normale Menschen. But they don't have a living relationship to Christ. Aber sie haben keine lebendige Beziehung mit Christus. For some reason they have departed. Aus irgendeinem Grund sind sie weggegangen. In Hebrews chapter 3 verse 12. In Hebräer 3 Vers 12. The writer warns us. Da warnt uns der Schreiber. Beware. Habt Acht, lest any one of you, dass keiner von euch, anyone, irgendeiner von euch, through an unbelieving, durch einen ungläubigen, evil heart, böser oder durch ein ungläubiges böses Herz, depart from the living God, sich vom lebendigen Gott abwendet oder sich fortbewegt davon. You abandon your living relationship with God. Das heißt, du verlässt deine lebendige Beziehung mit Gott. Now there's this line. Und da ist diese Linie. And when Jesus died on the cross, und als Jesus am Kreuz starb, he stripped the devil of his authority. Hat dem Teufel seine Autorität weggenommen. So all authority is given to us. Alle Autorität wurde uns gegeben. Through Christ. Durch Christus. In the Great Commission. In der großen Mission. Jesus said, all authority is given to me. In der großen Aussendung. Und er sagt, alle Autorität wurde mir gegeben. Now go into all the world and make disciples. Und geht jetzt hinaus in die ganze Welt und macht Jünger. Jesus has all authority. Jesus hat alle Autorität and we can walk in it. Und wir können darin gehen. But the devil still has power. Aber trotzdem hat der Teufel immer noch Macht. And his power lies in the lie. Und seine Macht liegt in der Lüge. He can only get me to cross the line. Er kann mich nur dazu bringen, diese Linie zu übertreten. With a lie. Mit einer Lüge. He has no authority to push me over the line. Er hat keine Autorität, mich über diese Linie hinweg zu stoßen. Draw me over the line. Er kann mich nur ziehen. 2 Corinthians chapter 11, 2. Korinther 11, verse 2, Vers 2. The Apostle Paul said, da sagt der Apostel Paulus, I am afraid, ich habe Angst, that you are being led astray. Oder ich fürchte mich, oder ich fürchte, dass ihr weggeführt werdet. Led over the line, über diese Linie, by the serpent, durch die Schlange, who deceived Eve, die schon Eva getäuscht hat, oder that verführt he hat. He will deceive you, dass er euch täuscht, and lead you away, und euch wegführt, from undivided devotion to Christ. Von der ungeteilten Hingabe oder Anbetung Christi. That he will lead you away from your living relationship to Christ. Dass er euch wegführt von eurer lebendigen Beziehung mit Christus. Now the vision of our church, die Vision unserer Gemeinde, is to bring as many people as possible, ist so viele Menschen wie möglich, into a living relationship with Jesus Christ, in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu bringen, both locally, sowohl lokal and vor Ort, globally. Als auch global. Now we can't do that unless we are living in a living relationship with Christ. Und das können wir nur machen, wenn wir in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus leben. What does it matter if that's our vision if we are on the other side of the line? Was ist der Sinn davon, wenn das unsere Vision ist, wenn wir auf der anderen Seite der Linie stehen? What is the line? Und was ist diese Linie? It's very clear. Das ist ganz klar. It's a question. Es ist eine Frage. Can God be trusted? Kann man Gott vertrauen? There are people on the other side of the line. Es gibt Menschen auf der anderen Seite der Linie. Christians, Christen, who will testify if they're honest. Die bezeugen werden, ob sie ehrlich sind. They will testify if they are honest. Sie werden es bezeugen, wenn sie ehrlich sind. God cannot be trusted. Gott kann man nicht vertrauen. They may not say it. Sie sagen es vielleicht nicht. But they don't have the confidence anymore to tell a friend to trust God. aber sie haben keine Zuversicht mehr, einem Freund zu raten und ihm zu sagen, er soll Gott vertrauen. They don't have any confidence anymore to tell their children, trust God. Sie haben keine Zuversicht mehr, ihren Kindern zu sagen, hey, vertrau auf Gott. Inside they're in La La Land. Innen drin sind sie in diesem La La Land. In Revelation chapter 3 verse 17 it's called Laodicea. In Offenbarung 3, Vers 17 heißt das Laodicea. Here's the line da between the kingdoms. Zwischen den beiden Königreichen. You cross over into La La Land. Und du steigst hinüber und bist im La La Land. It's not a bad place. Ist kein übler Ort. It's a nice place. Ist eigentlich ein schöner Ort. But there's no living relationship with Christ there. Aber es gibt dort keine lebendige Beziehung mit Christus. If you go farther, you cross over another line. Wenn du noch weiter gehst, übersteigst du noch eine Linie. Into evil. Und kommst in das Böse. And then you really see the work of the devil. Und dann siehst du wirklich die Taten Gottes. But all the devil, des Teufels. All the devil wants to do is get us to cross the line. Und alles, was der Teufel will, ist, dass wir diese Linie übersteigen. Into La La Land. Ins La La Land. Where I am no longer convinced that God can be trusted. Überzeugt bin davon, dass man Gott vertrauen kann. Now in Revelation chapter 12 verse 11. Offenbarung 12, 11. In verse 9 it starts to talk about God's kingdom coming. Da fängt das an, in Vers 9 darüber zu erzählen, wie Gottes Königreich kommt. And how Satan is cast down. Und wie Satan niedergeworfen this wird. This has not happened yet. This is still future. Das ist noch nicht passiert, sondern passiert in der Zukunft. And how Satan comes before God day and night to accuse you. Und wie der Teufel vor Gott kommt und Tag und Nacht euch anklagt. And to accuse me. Und auch mich anklagt. And he's not lying. Und er lügt dabei he's nicht. Telling the truth. Er erzählt die Wahrheit. In Luke chapter 22 verse 31. In Lukas 22, 31. Jesus said to Peter. Hat Jesus zu Petrus gesagt. Satan has demanded permission. Hat sich die Erlaubnis geholt. Demanded. Hat sie verlangt. Demanded. Hat danach verlangt. He demanded it. He demanded permission from God. Er hat nach der Erlaubnis Gottes verlangt. To test you. Um dich zu prüfen. Because he thinks your faith is full of nonsense. Weil er denkt, dass dein Glaube nur Unsinn ist. The devil wants to convince God. Der Teufel will Gott überzeugen. Just give me a piece of them. Gib mir nur einen Teil von ihnen. In plain words. In plain words. In geradlinigen Worten. You let me. Oder einfachen Worten. You let me kick their ass. Lass mich sie in den Hintern treten. And I'll show you that they don't trust you. Und ich zeig dir, dass sie dir nicht vertrauen. Put him in my hand, just for a season. Gib sie mir in meine Hand, nur für eine gewisse Zeit. Take the hedge of fire away from them. Nimm diesen Feuerzaun oder Schutz von ihnen weg. Zechariah chapter 2 verse 5. There's a firewall around you. In Zachariah 6, da gibt's einen 2 verse 5. 2 verse 5. Da gibt es einen Schutz, einen Zaun. Firewall. Eine Feuerwand. Like you have in your computer, a firewall. So wie in deinem Computer eine Firewall. God puts a firewall around us. Und Gott hat diese Firewall auch um uns herum installiert. You let me in. Und Satan sagt, lass mich da hinein. And I'll prove to you, these people don't trust you. Und ich beweise es dir, dass diese Menschen dir nicht vertrauen. Their faith is not genuine. Ihr Glaube ist nicht echt. You pay them to love you. Du bezahlst sie, damit sie dich they lieben. Don't love you. Sie lieben dich nicht. Why do you think I left? Warum glaubst du, bin ich weggegangen? Nobody loves you. Niemand liebt dich. They don't love you. We don't love you. Sie lieben dich nicht und wir lieben dich nicht. You're phony. Du bist nur ein aufgeblasener Heuchler. He accuses us before God. Und er verklagt uns vor he Gott. He blasphemes God. Und er blasphemiert vor Gott. Lästert vor Gott. And we don't wrestle against people. Und wir kämpfen nicht gegen Menschen. We wrestle against principalities and powers, it says. Sondern wir kämpfen gegen Herrschaften und gegen Mächte. Against rulers in the darkness of this world. Sondern die Herrscher in der Dunkelheit dieser against Welt. Evil spirits gegen böse Geister in the atmosphere. In der Atmosphäre. So put on the whole armor. Also zieh die ganze Waffenrüstung an. That you can stand against the strategy of the devil. Damit du gegen die Strategie des Teufels bestehen kannst. Take up the shield of faith. Halte den Schild des Glaubens hoch. Sword of the Spirit. Und das Schwert des Geistes. Helmet of salvation. Den Helm der Erlösung. Breastplate of righteousness. Die Brustplatte der Gerechtigkeit. Girdle of truth. Den Gürtel der Wahrheit. Put your shoes on and stand firm. Und zieh deine Schuhe an und steh fest. The devil wants to pull us across the line. Satan will uns über diese Linie bewegen. But, aber verse 11. Vers 11. Wir defeated the devil, haben den Teufel besiegt, by the blood of the lamb, durch das Blut des Lammes. And, und our story, unsere Geschichte, our story, unsere Geschichte, our personal story, unsere persönliche Geschichte, about the trustworthiness of God, über die Vertrauenswürdigkeit Gottes. We defeated the devil. Dadurch haben wir Satan besiegt. Each one of us is building a story. Jeder von uns baut seine eigene Geschichte. Every time you go through a crisis, jedes Mal, wenn du eine Krise durchmachst, it's another opportunity to build your story. Ist es eine weitere Gelegenheit, an deiner Geschichte zu bauen. After I asked Mary to marry me, nachdem ich Mary gebeten hatte, mich zu heiraten, she did not ask me to marry her. Sie hat nicht mich gebeten, um sie zu heiraten. Which is what I said last night. Das habe ich aber gestern Abend erzählt. But nobody laughed. Everybody just believed it. Niemand hat gelacht. Das hat jeder geglaubt. After I asked her to marry me, nachdem ich sie gebeten hatte, mich zu heiraten, I went to see her father, bin ich zu ihrem Vater gegangen, to ask him for her daughter's hand in marriage. Um ihn zu bitten, um die Hand seiner Tochter zu bitten, um sie zu ehelichen. And he just said to me, no. Und er hat zu mir gesagt, nein. No. Nein. I said, what? Ich habe gesagt, was? He said, you can't. No, I'm not going to allow it. Nein, ich erlaube es nicht. How are you going to support my daughter? Wie willst du meine Tochter erhalten, versorgen? All you do is study the Bible. Du studierst doch nur die Bibel. What can you do to support my daughter? Was kannst du tun, um meine Tochter zu versorgen? I said, well, ich habe gesagt, okay. I'm also a carpenter. I work hard. Ich bin auch ein Tischler. Ich arbeite hart. What if you cut your hand off? Was ist, wenn du dir die Hand abschneidest? I'm going to support the two of you. Werde ich dann euch beide versorgen müssen? I thought, man, this is going nowhere. Ich habe gedacht, hey, das führt nirgendwo hin. This went on for like an hour and a half. Und wir haben so circa eineinhalb Stunden lang diskutiert. And he was dead serious that he was not going to let me marry Mary. Und er meinte es todernst, dass er nicht zulässt, dass ich die Mary heirate. And I thought, holy cow. Und das ist heilige Kuh. What am I going to do? Was soll ich jetzt machen? So I just got quiet and prayed. Also wurde ich still und habe gebetet. Your will be done, Lord. Dein Wille geschehe, Herr. And then the phone rang. Und dann hat das Telefon geklingelt. And Dr. Kim walked out. Und Dr. Kim ist hinausgegangen. He's on the phone for about 10 minutes. War circa 10 Minuten am Telefon. Comes back in the room. Kommt zurück in den Raum. And says so. Und sagt okay. Where are we going to have the wedding? Wo soll die Hochzeit stattfinden? I said what? Ich sag was? He says where do you want to have the wedding? In Massachusetts or New Jersey? Wo wollt ihr heiraten, in Massachusetts oder in New Jersey? Who's going to come? Wer wird kommen? How many people? Wie viele Leute? We have to know all these details. Wir müssen all diese Details klären. I said, well, I don't know yet. We got to talk to Mary. Ich weiß es auch nicht. Da müssen wir mit der Mary reden. Talk to Mary, let me know the details and let's do this thing, you know? Okay, red mit Mary über die Details, gib mir Bescheid und dann machen wir das. It's like, what was that all about? Ich habe gefragt, was war da jetzt los? What had happened? Und was passiert ist? Is that Mary's grandmother? Ist das Marys Großmutter? Who is the wife of a pastor who was martyred in Korea? War die Frau eines Pastors, der getötet wurde am Martyrium in Korea? For his faith. Für seinen Glauben. Who is a prayer warrior? Die eine Gebetskriegerin ist. Who has a prophetic gift of prayer? Die eine prophetische Gabe im Gebet hat. She just called. Sie hat einfach angerufen. Her son. Ihren Sohn. At that moment. In diesem Moment. And said, "What are you doing?" Und hat ihn gefragt, was machst du? Well, I'm talking to this guy Robert that wants to marry Mary. Ja, ich rede mit diesem Typ Robert, der die Mary heiraten will. Oh, good. Oh, gut. Give them your blessing. Gib ihnen deinen Segen. It's from the Lord. Es ist vom Herrn. My son. Mein Sohn. He was like, but. Er hat gesagt, aber. And she's like, give them your blessing. It's from the Lord. Sie hat darauf bestanden, gib ihnen deinen Segen. Es ist vom Herrn. Yes, Mom. Okay, Mom. And then the next thing I know, he's coming back in. Und das nächste, was ich weiß, ist, dass er wieder zum zurückkommt. This is part of my story. Und das ist Teil meiner Geschichte. Can God be trusted? Kann man Gott nicht vertrauen? I'm on this side of the line saying yeah. Ich stehe auf dieser Seite der Linie und sag ja. Ja. And they're on the other side of the line saying no. Und auf der anderen Seite der Linie die Leute sagen nein. And I'm saying he can be yes. Und ich sag ja, man kann ihm vertrauen. Ja. I have a story to tell. Ich habe eine Geschichte, die ich erzählen kann. That's growing every day and every week. Die weiter wächst jeden Tag und jede Woche. And I can testify through my story that God is trustworthy. Und ich kann es durch meine Geschichte bezeugen, dass man Gott vertrauen kann. And then he brings these big situations in. Und dann bringt er diese großen Erlebnisse oder Situationen like, hinein. You think, I'm not gonna make it through this one. Und du denkst dir, wie soll ich da das durchhalten? I'll never make it through this one. Ich werde das nie schaffen. I've prayed this prayer so many times. Ich habe dieses Gebet so oft gesprochen. Father, Vater, if you bring me through this one, wenn du mich da durchführst, I will never ask you to bring me through another one. Werde ich nie wieder darum bitten, mich noch eine Situation durchzubringen. One. Just this one. Nur diese eine noch. And all of a sudden you come through. Und auf einmal bist du durch. What is that all about? Und du denkst dir, was war da los? And you have a story. The story grows. Und du hast diese Geschichte und diese Geschichte wächst. We defeated the devil. Wir haben Satan besiegt. By the blood of the Lamb. Durch das Blut des Lammes. That means we receive forgiveness for our sins. Das heißt, wir haben Vergebung für unsere Sünden bekommen. He's up in heaven accusing us. Er ist oben im Himmel und klagt uns an. Saying, do you know what these people do? Und fragt, weißt du, was diese Leute machen? You love these people? Du liebst diese Leute? You think they love you? Du denkst, sie lieben dich? This whole thing is a joke. Das alles ist nur ein Witz. Put them in my hand for a moment. Gib sie einen Moment in meine Hand. I'll prove to you. Und ich beweise es dir. This is what happened with Job. Das ist mit Hiob passiert. You paid Job to love you. Du bezahlst ja Hiob förmlich, dass Job er dich liebt. Doesn't love you. Hiob liebt dich nicht. In Ephesians chapter 6, Epheser 6, it says, "Put on the whole armor." Da steht, zieh die ganze Waffenrüstung an. That you can stand in the evil day. Damit du am Tag des Bösen bestehen kannst. The evil day. Und dieser böse Tag. According to how I understand it, so wie ich das verstehe, is the day the devil goes before God. Ist der Tag, an dem Satan vor Gott erscheint. And he's got your name. Und er hat deinen Namen. On his lips. Auf seinen Lippen. Specifically your name. Ganz spezifisch deinen Namen. There's a person in Austria. Da ist eine Person in Österreich. I demand permission. Und ich verlange die Erlaubnis. I will prove to you their faith is not genuine. Ich werde dir beweisen, dass ihr Glaube nicht echt ist. Ich beweise es dir. I dare you to put them in my hand for a season. Also trau dich nur, sie für eine Zeit in meine Hand zu geben. I will confuse them, frustrate them. Ich werde sie verwirren. Ich werde sie frustrieren. I will bring supernatural hardship. Ich bringe übernatürliche Anfechtungen. And you watch, und du schaust how zu, quickly wie schnell they lose their trust in you. Sie ihr Vertrauen auf dich verlieren. This is what happens. Und das passiert. And the devil comes and he sows a lie. Und der Teufel kommt und sät eine Lüge. And he pulls us over the line. Und er zieht uns über die Linie. And now we are in his domain. Jetzt sind wir in seinem Herrschaftsgebiet. Though we don't know it, obwohl wir es vielleicht nicht mal bemerken oder wissen. La La Land. Es ist einfach La La Land. It's like, okay, denkst du, okay. But we have departed from our living relationship to God. Aber wir sind weggegangen von unserer lebendigen Beziehung zu Gott. Now, I'm gonna read something. Ich möchte euch etwas vorlesen. Here. Thanks. I am a reality of your everyday life. Ich bin eine Realität in deinem täglichen Leben. Who am I? Wer bin ich? I have many names, many faces, shapes and forms. Ich habe viele Namen, viele Gesichter, viele Umrisse und viele Formen. I come in Formen. Every size and color. Ich komme in jeder Größe und Farbe. I am blamed for more failures than anyone or anything else. Ich werde beschuldigt für mehr Fehler als irgendwer oder irgendetwas sonst. I am no respecter of persons. Ich habe keine Achtung vor Personen. I do not play favorites. Ich habe auch keine Lieblinge. I never choose sides. Und ich bin nicht parteiisch. Who am I? Wer bin ich? This is not the devil. Das ist nicht der Teufel. Within me are invisible seeds of greatness. In mir ist der unsichtbare Samen der Größe. And immeasurable fields of frustration. Und unmessbare Felder der Frustration. Who am I? Wer bin ich? I am. Ich bin. Your problem. Dein Problem. Now listen to the rest in light of knowing what it is. Und hört jetzt auf den Rest und mit dem Hintergedanken, dass ihr wisst, wer es ist. What you choose to do with me will make you better or bitter. Wie du dich entscheidest, wie du mit mir umgehst, macht dich entweder besser oder bitter. The people who don't want me the most inevitably have the most of me. Die Menschen, die mich am wenigsten möchten, haben das meiste von mir. The great paradox is. Das große Paradox ist, I will never go away. Dass ich nie weggehen werde. Yet I can show anyone a better way. Aber ich kann doch jedem einen besseren Weg zeigen. Without me there is zero chance of success. Ohne mir gibt es keine Chance auf Erfolg. In fact, I am the driving force behind all achievement and progress. In Wahrheit bin ich die treibende Kraft hinter allen Fortschritten und Errungenschaften. And the better you get in dealing with me, und je besser du mit mir umgehen kannst, the better you will be. Desto besser wirst du sein. It's not a matter of if you will face me. Es ist nicht eine Frage, ob du mir begegnest, but when. Sondern wann. And with that, let me make you a guarantee. Und damit lass mich dir eine Garantie aussprechen. I will be in your face. Ich werde vor dir sein, in deinem Angesicht sein. Every day. Jeden Tag. I am the one thing in your life that has the potential to help you think bigger. Ich bin das eine Ding in deinem Leben, das das Potenzial hat, dir zu helfen, größer zu denken. Be better. Besser zu sein. And do the impossible in every area of your life. Und das Unmögliche zu erreichen oder zu machen in jedem Bereich deines Lebens. Who am I? Wer bin ich? I am your problem. Ich bin dein Problem. Unfortunately, you meet me. Until you meet me, everything is fine. Unglücklicherweise ist alles okay, bis du mich triffst. Most people, by the way, do not know the power I have to make their potential a reality. Und viele Menschen. Most people. Okay, die meisten Menschen. Don't know the power I have. Kennen nicht die Macht, die ich habe. To make their potential a reality. Um ihr Potenzial zu einer Realität zu machen. The most important thing about me. Das Wichtigste an mir ist. That you need to know. Was du wissen musst. Is I'm waiting every day to be used by you. Ist, dass ich jeden Tag darauf warte, von dir verwendet zu werden. Or oder against you. Oder gegen dich. Who am I? Wer bin ich? I am your problem. Ich bin dein Problem. The only way that we can grow in a living relationship with Christ. Der einzige Weg, wie wir in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus wachsen können, you gotta have a problem. Ist, dass du ein Problem hast. He is the Savior. The Savior. Er ist derjenige, der dich rettet. He is the Savior. Er rettet he saves dich. Us from problems. Er rettet uns von Problemen. That's his job. Das ist sein Job. If you don't have a problem, then he's not your savior. Wenn er right? nicht, wenn du kein Problem hast, dann kann er dich auch nicht retten. You get to know him through problems. Du lernst ihn kennen durch Probleme. And he said, in this life you're gonna have problems. Und er sagt, in diesem Leben wirst du Probleme erleben. In John 16:33. In Johannes 16 Vers 23. But be encouraged. Aber sei guten Mutes. I've overcome the world. Ich habe die Welt überstanden. All authority is with me. Alle Autorität ist mir gegeben. I control everything. Ich kontrolliere alles. Nothing happens without my erlaubnis. My what's the English word? Permission. Also es geschieht nichts ohne meine Erlaubnis. Okay. Now, let's think about last week. Denken wir nochmal an letzte Woche nach. We heard about pornography. Da haben wir über Pornografie gehört. We heard some very transparent testimonies about pornography. Wir haben ein paar sehr transparente Zeugnisse über Pornografie gehört. I want to make a test right now that I did in the morning. Und ich möchte gerne einen Test machen, den ich heute früh schon gemacht habe. I want you to close your eyes. Ich möchte, dass ihr eure Augen schließt. And just bow your head a little bit. Und eure Köpfe ein bisschen neigt. So I can't see your face. So dass ich eure Gesichter nicht sehen kann. And Mickey's going to close his eyes. Und der Michi macht auch die Augen zu. Now I want you to raise your hand if und ich möchte, dass du die Hand hebst, falls you have never been affected. Wenn du noch nie beeinflusst worden bist by a picture of a sexy girl durch ein Bild von einer sexy Frau or a sexy man oder einem sexy Mann in a magazine in einem Magazin on the internet im Internet or on television oder im Fernsehen raise your hand dann heb jetzt deine Hand. Okay, it's the same as the morning. Das ist so wie in der Früh auch. Not one hand was raised. Eine Hand ist hochgegangen oder keine Hand wurde erhoben. Not one. Not keine einzige. How does it make you feel? Wie lässt sich das fühlen? Kind of makes me feel good, right? Es lässt mich ein bisschen besser fühlen. We're all in the same boat. Wir sind alle im selben Boot. We don't have to have these idealistic ideas about each other. Wir müssen nicht diese idealen Vorstellungen voneinander we haben. We are in a war. Wir sind in einem Krieg. The devil wants to get us on the other side of the line. Der Teufel will, dass wir diese Linie übertreten. He doesn't care if I worship him. Ihm ist es egal, ob ich ihn anbete. In some kind of satanic synagogue. In irgendeiner Art von satanischen Synagoge. He just wants to get me over the line. That's all. Er möchte einfach nur, dass ich diese Linie übertrete. He just wants me to be neutral. Er möchte einfach nur sich neutral bilden. That as the believers are saying, Christ is trustworthy. Weil während die Gläubigen sagen, dass Christus vertrauenswürdig ist. And as Satan's people are saying, he's not trustworthy. Und Satans Leute sagen, nein, man kann ihm nicht vertrauen. You're kind of just in the middle saying. Stehst du in der Mitte und sagst? Well, honestly. Ehrlich gesagt? I don't know. Ich weiß es nicht. It's all he wants. Das ist alles, was er will. I don't know. Ich weiß es nicht. He wants to use a situation. Er möchte eine Situation verwenden. That would have been part of your story. Die Teil deiner Geschichte sein könnte. If you had persevered. Wenn du durchgehalten hättest. Perseverance is huge in the Bible. Durchhaltevermögen ist ein großes Thema in der Bibel. Romans chapter 5 verse 3. Römer 5 Vers 3. Problems. Probleme. Big problems. Große Probleme. Produce perseverance. Produzieren Ausharren. Perseverance produces character. Und Ausharren bewirkt Charakter. Character produces hope. Charakter bewirkt Hoffnung. And hope will never let us down. Und die Hoffnung wird uns nie im Stich lassen. It's trustworthy. Sie ist vertrauenswürdig. Because the love of Christ, weil die Liebe Christi, is in our heart, in unseren Herzen ist, by the Holy Spirit, durch den Heiligen Geist. And that means all we have to do is look at the cross. Alles, was wir tun müssen, ist aufs Kreuz zu sehen. And see that Jesus in the worst scenario of all of history. Und auf Jesus zu blicken in der schlimmsten Szenario in der ganzen Weltheitsgeschichte. Everybody, including all the demons of hell, wo wirklich jeder, einschließlich der Dämonen aus der Hölle, thought that he was forsaken by God. Gedacht haben, dass er verlassen wurde von Gott. Where he even cried out, my God, why have you forsaken me? Und er sogar ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? It turned into the resurrection. Das führte in die Auferstehung. And our salvation. Und unsere Erlösung. And that burns in our heart by the Holy Spirit. Und das brennt in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. No matter how dark the night, there's a purpose in this. Egal wie dunkel oder finster die Nacht ist, es gibt einen Grund dafür. And if I just persevere through. Und wenn ich durchhalte, wenn ich ausharre, I will have a story. Werde ich eine Geschichte zu erzählen haben. With that story, und mit dieser Geschichte, I will defeat the devil. Werde ich den Teufel besiegen. Because I will be one of the people on this side of the line. Weil ich werde einer der Menschen auf dieser Seite der Linie sein. I testify. Der sagt, ich bezeuge. That God is trustworthy. Dass Gott vertrauenswürdig ist. Now, when I was like 8, 9 years old, als ich 8 oder 9 Jahre alt war, we started looking at Playboy magazines. Haben wir diese Playboy-Magazine angeschaut. We were so small, we didn't even know what masturbation was. Wir waren so klein, wir wussten nicht einmal, was Masturbation ist. It's got some Playboy magazines from somebody's uncle from under our bed. Wir hatten so Playboy-Magazine von irgendwie eines Onkels, der hat das unter dem Bett von dem gefunden. We had a Playboy Club, that's what we called it. Wir nannten ihn den Playboy Club. And it was under my friend's porch. Und das war under the terrace. Unter der Terrasse von meinem Freund. And we removed one of the gitter. Wir haben das Gitter entfernt. And we went in. Sind reingekrochen. Lit candles. Haben Kerzen angezündet. Closed the gitter. Haben das Gitter hinter uns geschlossen. And that was our Playboy Club. Und das war unser Playboy Club. And we hung all the centerfolds around the walls. Und wir haben diese Poster aufgehängt überall an der Wand. And we looked at them. Und haben sie angeschaut. We didn't even know what to do. We just looked at them. Wir wussten nicht mehr, was wir machen sollten. Wir haben sie einfach nur angeschaut. Look. Schau. Wow. Wow. What do we do? Was sollen wir jetzt machen? We just laughed. Wir haben einfach nur gelacht. That's all we did. We just laughed. Wir haben nur gelacht. We didn't even know what to do. Wir wussten nicht mehr, was wir machen sollten. We didn't know what to do. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Listen to this. Hört da kurz zu. Paul the Apostle said. Paulus der Apostel sagte. He was the worst sinner. Sagte, dass er der schlimmste aller Sünder wäre. 1 Timothy chapter 1. 1. Timotheus 1. He said it 2 times. Er sagte es zweimal. I am the worst sinner. Ich bin der schlimmste aller Sünder. The worst. The worst. Der schlimmste. Look on the sin list, you're going to see Saul of Tarsus on the top. Schau dir die Sündenliste an und du findest Saulus von Tarsus ganz oben. I'm the worst. I'm the least of the apostles. Ich bin der geringste der Apostel. I'm not even worthy to be called an apostle because I'm the worst sinner. Ich bin es nicht würdig Apostel genannt zu werden, weil ich der schlimmste Sünder bin, der je existiert hat. Now watch this. Und also achte auf Folgendes. Why does he say that? Warum sagt er das? He does not say it because he did something wrong. Er sagt es nicht, weil er was falsch gemacht hat. He says it, sondern Because of the reason he was doing right. Das war der Grund, warum er jetzt das Richtige macht. In Philippians 3 he says I was blameless. In Philipper 3 sagte, ich bin tadellos. I was faultless. Ich war fehlerfrei. Under the law I didn't do anything wrong. Unter dem Gesetz habe ich nichts falsch gemacht. I lived by the law blamelessly. Ich habe nach dem Gesetz gelebt, fehlerlos. It wasn't even wrong for him to stone Stephen. Es war für ihn nicht einmal falsch, Stephanus zu steinigen. Because the law said stone false prophets. Weil das Gesetz sagt, steinige die falschen so Propheten. So he thought Stephen was a false prophet and they stoned him. Und er dachte, Stephanus war ein falscher Prophet und so haben sie ihn gesteinigt. But he was the worst sinner. Aber er war der schlimmste Sünder. Because of the reason he did right. Wegen dem Grund, warum er das Richtige gemacht and hat. And that was to establish his own righteousness before God. Und zwar, um seine eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzubauen. That right there, das, genau das, is what destroys the church more than anything else on the planet. Ist das, was die Gemeinde am meisten zerstört von all den Dingen auf dem Planeten. Listen to this. Achtet darauf. I would rather have 80% of the people in this room. Mir wäre es lieber, wenn ich 80% der Leute in diesem Raum seriously struggle with pornography. Ernsthafte Probleme mit Pornografie haben. Than to have 80% als 80% who think that they're so good. Denken, dass sie so gut sind. That they can slander. Dass sie schwätzen können. That they can judge people. Dass sie Leute verurteilen they können. They can criticize people. Dass sie Menschen kritisieren können. And they don't see it as a problem. Und das nicht als Problem sehen. I'd rather have 80-90% the whole thing. Mir ist lieber, wenn die ganze Versammlung dieses Problem hätte, than to have those people. Als diese Art von Menschen hier because zu haben. If you know you have a problem, weil wenn du weißt, dass du ein Problem hast, you can get to know Christ. Kannst du Christus kennenlernen. Remember what Phil said last week? Erinnert euch dran, was der Phil letzte Woche said, gesagt I was addicted. Hat. Er hat gesagt, ich war abhängig, ich but war süchtig. This addiction I got to know Christ. Aber durch diese Sucht habe ich Christus kennengelernt. There's people who struggle with pornography. Also hier sind Leute, die Probleme haben mit Pornografie. There's people who are addicted to it. Menschen, die davon abhängig sind. And then there's people who are given over to it. Und dann gibt's Menschen, die dem hingegeben werden. You can struggle with it. Du kannst damit kämpfen. You can be addicted to it. Du kannst abhängig davon and sein. Still be on this side, God's side of the line. Und immer noch auf Gottes Seite der Linie sein. Because God wants to help you. Weil Gott dir helfen will. As long as you're radically honest that I got a problem. Solange du radikal ehrlich bist, dass du dieses Problem hast. But if you've given yourself over to it. Aber wenn du dich dem hingibst. And say I don't have a problem. Und sagst, ich habe kein Problem. Then you have crossed two lines. Dann bist du schon zwei Linien weiter. Two lines. Zwei Linien. And the Bible says anyone. Und die Bibel sagt, jeder. Who has given themselves over. Der sich dem hingibt. To immorality, der Unzucht, uncleanness, Unreinheit, all this nonsense, drunkenness, all, Unsinn, all that will never enter the kingdom of God. Die werden niemals das Königreich Gottes but betreten. The difference is, weil der Unterschied ist, struggle, zu kämpfen damit, and addiction, und Sucht, and giving yourself over to it, und sich dem hinzugeben. The first two, I see it as a problem. Bei den ersten beiden erkenne ich noch das Problem. And if you humble yourself before God, God can use that. Und wenn du dich vor Gott demütigst, kann Gott das sogar verwenden. To teach you all about himself. Um dich alles über ihn zu lernen. You draw near to God, God will draw near to you. Wenn du dich Gott nahest, wird er sich dir nahen. If you don't have a problem, wenn du kein Problem hast, you can't know God. Dann kannst du Gott nicht kennenlernen. Now watch. Some of you are so good tonight, you don't have a problem. Und schaut, manche von euch sind so gut, dass ihr kein Problem habt. Parents are rich. Die Eltern sind reich. You look in the mirror. Du schaust in den Spiegel. You think, wow, man, I am good looking. Und denkst dir, wow, ich schaue wirklich gut aus. I'm strong. Ich bin stark. I'm smart. Ich bin klug. I don't have a problem in the world. Ich habe kein einziges Problem in der Welt. You got one problem. You got one problem. Du hast aber ein Problem. You're unclean. Du bist unrein. You're unclean. Do you know, want to know what unclean means? Weißt du, was unrein bedeutet? Let me read what unclean means. Lesen wir kurz, was Unreinheit bedeutet. 2. Corinthians chapter 12, verse 2. Korinther 12, 21. Vers 21. You are a good boy. Du bist ein guter Junge oder ein gutes Mädchen, eine gute Frau. You're unclean. Eine brav, wenn du unrein bist. Unclean means this. Also unrein bedeutet that I am communally infectious. Dass ich I'm contagious. Bin. It's the same word used. Ansteckend. The same word used for lepers. Dasselbe, was für Leprakranke verwendet wurde. That means when I walk into a room. Das bedeutet, wenn ich in einen Raum gehe. It's just a matter of time. Ist es nur eine Frage der Zeit. Before I grieve the Holy Spirit in somebody. Bis ich den Heiligen Geist in jemand anderem betrübe. Because I'm unclean. Weil ich unrein bin. Because. Weil. Most of the time I'm living in my own goodness. Die meiste Zeit lebe ich in meiner eigenen so Güte. So I never need mercy. Das heißt, ich brauche niemals Barmherzigkeit. And if I don't receive mercy, God doesn't give me grace. Und wenn ich keine Barmherzigkeit empfange, bekomme ich auch keine Gnade von Gott. Hebräer 4:16. And if I don't have grace in my life, und wenn ich keine Gnade in meinem Leben habe, it's all about me. Dann geht es nur um mich. I'm living my life. Ich lebe mein Leben. I'm not in relationship with Christ. Ich habe keine Beziehung mit Christus. I'm just a good old person on this side. Ich bin eine gute Person auf dieser Seite. And I don't see it as a problem. Und ich erkenne es nicht als Problem. But you, aber du, have the biggest problem. Hast das größte Problem. In the entire planet. Auf dem ganzen Planeten. You are self-righteous. Du bist selbstgerecht. And you cannot see it. Und du siehst es nicht einmal. In Matthew chapter 7, in Matthäus 7, verse 2 and 3, Verse 2 bis 3. This is the log in the eye. Das ist der Balken in dem Auge. You want to take the speck out of your brother's eye? Du willst diesen Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. But you have a tree in your own. Aber hast dabei einen ganzen Stamm in deinem Auge. And that tree und dieser Baumstamm is an attitude of self-righteousness. Ist eine Einstellung der Selbstgerechtigkeit. I don't have a problem. Ich habe kein Problem. I don't know why you need so much mercy. Ich weiß nicht, warum du so viel Barmherzigkeit just brauchst. Get your life together. Krieg dein Leben in Ordnung. I thank God I'm not like you. Ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie du. I tithe, I go to church every Sunday. Ich gebe den Zehnten, ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde. Did you read your Bible today? Was ist falsch? Läuft falsch bei dir? I read my Bible every day. Liest du die Bibel jeden Tag? What is wrong with you? Die Bibel. Was ist falsch bei dir? No, what's wrong with you? Nein, was ist falsch bei dir? What's wrong with you? Was ist falsch bei you dir? Are unclean. Du bist unrein. Everywhere you walk. Überall, wo du hingehst. You just grieve the Holy Spirit in people. You're unclean. Betrübst du den Heiligen Geist in den Menschen. Du bist unrein. I'll close now. Schließe mit folgendem ab. Another thought. Ich habe noch einen Gedanken. Anyway, let me see. Did I miss anything? Habe ich irgendwas vergessen? I want you to be encouraged tonight. Ich möchte, dass ihr heute ermutigt seid. To pflege, what's the word in English? Your relationship with Jesus. Dass du eben deine Beziehung mit Jesus pflegst. To nurture. Dass du sie ernährst. Nurture. I was sick this week. Ich war diese Woche krank. Had a lot of things to do. Hatte viele Dinge zu tun. And jam just came up on me like out of nowhere, you know? Und Jam kam aus dem Nichts heraus auf mich zu. I said to my wife, how many people are coming tomorrow night, you know? Und ich habe meine Frau gefragt, wie viele Leute kommen denn morgen Abend? Like 60 or something? 60? She said, what are you kidding me? Over 200, they're coming from everywhere. Also machst du Witze, die sind über 200, die kommen von überall her. Really? Wirklich? Maybe I should talk to God, you know? Vielleicht sollte ich mit Gott reden. You want to talk about this? Sollen wir darüber reden? I feel a bit disconnected here. Ich fühle mich ein bisschen getrennt. I think this is big enough, we should connect. I've been ich glaube, so busy. Das ist groß genug und ich bin so beschäftigt, wir sollten uns verbinden. Let's connect. He's waiting to connect. Und er wartet darauf, dass wir uns mit ihm verbinden. I put together a message last night. Ich habe gestern eine Predigt zusammengestellt. I sat with Pushpa in the nursery. Und bin mit Pushpa in dem Mutterraum gesessen. We went through the whole message. Und sind durch die ganze Botschaft durchgegangen. We prayed. Wir haben gebetet. Then I went in the WC. Dann war ich kurz am WC. And I crawled up the ladder. Und ich bin die Leiter raufgeklettert. And I went up in the little tiny Abstellraum above the WC. Und ich bin in diese kleine Kammer raufgeklettert. And I said, God. Ich sagte Gott. I'm not ready. Ich bin nicht bereit. I got a message, but. Ich habe so eine Botschaft. We got to connect. Wir müssen uns verbinden. Talk to me. Sprich zu mir. This is too big. Das this ist zu too groß. Big. Das ist viel zu groß. You gotta talk to me now. Du musst jetzt so mit mir took reden. Took out my journal. Ich habe mein Gebetsjournal and rausgenommen. God started to talk to me. Du musst mit mir reden. God started talking and I wrote down everything he said. Und Gott hat angefangen mit mir zu sprechen und ich habe alles niedergeschrieben. And then I changed the message. Und ich habe die Botschaft geändert. But used the same message in the next message. Aber habe die Botschaft in der nächsten Predigt verwendet. And I thought, ooh, thank you, Lord. Ich habe gesagt, danke, Herr. You are so merciful. Du bist so barmherzig. So gracious. So gnädig. You know, I don't walk on water. Ich kann nicht auf dem Wasser gehen. I got to reconnect all the time. Ich muss mich immer wieder mit Gott verbinden. I get so busy, sometimes it's like teilweise bin ich so beschäftigt. Just going through the motions and then I have to reconnect. Dass ich sogar emotional werde und dann muss ich mich wieder verbinden. And he's there. Und er ist da. Don't believe a lie. Glaube nicht einer Lüge. And have Mary come up and pray. Bitte die Mary rauf, damit sie betet. Don't believe a lie. Glaube nicht an eine Lüge. The devil wants to pull you over the line. Der Teufel will dich über die Linie ziehen and neutralize you und dich neutralisieren, from having a story. So dass du keine Geschichte hast. Let's pray. Lasst uns beten. Jesus, we thank you that you are full of grace, full of mercy. Jesus, wir danken dir, dass du voller Gnade und voller Barmherzigkeit bist. The only thing you ask is that we would be honest. Das Einzige, worum du bittest, ist, dass wir ehrlich sind. Not that we're sinless, nicht, dass wir sündlos sind, but that we're honest, sondern dass wir ehrlich sind. Let's take a moment before him now. Lass uns diesen Moment jetzt vor ihm nutzen. And let the Holy Spirit bring to your mind anything that needs to be confessed. Und lass zu, dass der Heilige Geist Dinge dir zeigt, die du bekennen sollst. Maybe you've been disappointed. Vielleicht wurdest du enttäuscht. In a relationship. In einer Beziehung. And you feel that you can't trust God anymore. Und du fühlst, dass du Gott nicht mehr vertrauen kannst. Bring that lie to the light. Bring diese Lüge ins Licht. Don't let disappointment keep you from loving again. Lass dich nicht von dieser Enttäuschung aufhalten, wieder zu lieben. Don't let it close your heart. Lass nicht zu, dass sie dein Herz verschließt. Don't let that situation, diese Situation make you bitter. Dich bitter machen. But let it propel you into your destiny. Sondern lass zu, dass sie dich in dein Schicksal, in deine Bestimmung hinein katapultiert. Everything that the devil meant for evil. Alles, was der Teufel fürs Böse verwenden will. God will use for the good. Verwendet Gott zum Guten. Everything the devil wanted to throw at you to destroy you. Alles, was der Teufel auf dich schleudern will, um dich zu zerstören. God will reverse it and make it great in your life. Wird Gott umkehren und es groß machen in deinem Leben. Because you will come and you will humble yourself before him and you will get to know him. Weil du wirst kommen und dich vor ihm demütigen und du wirst ihn kennenlernen dadurch. Holy Spirit, shine your light. Heiliger Geist, lass dein Licht strahlen. Maybe there's a person you can't forgive. Vielleicht ist eine Person, der du nicht vergeben kannst. When you hear their name, you cringe inside. Wenn du ihren Namen hörst, verkrampft sich alles in dir. Bring that person to the Lord. Bring diese Person zu dem Herrn. Release them into his hand. Lass diese Person in seiner Hand. Let God take care of that person. Lass Gott sich um diese Person kümmern. Let them go. Lass sie gehen. Lass sie los. Lass sie los. Forgive them. Vergib ihr. Release them. Lass sie los. Don't take your own justice. Let God bring you justice. Nimm nicht deine eigene Gerechtigkeit, sondern lass dir die Gerechtigkeit von Gott geben. Don't defend yourself. Verteidige dich nicht selbst. Let God be your defense. Lass Gott dein Verteidiger sein. Maybe you've been rejected. Vielleicht wurdest du abgelehnt. And the devil whispers, you are not worthy. Und der Teufel flüstert dir zu, dass du es nicht wert bist. God is telling you tonight. Und Gott sagt dir heute Abend. I have made you worthy. Ich habe dich wertvoll gemacht. I have clothed you with my robe of righteousness. Ich habe dich mit meinem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. You are all fair, my love. There is no spot in you. Du bist vollkommen, da ist kein Fleck an dir. That's what God is speaking to you tonight. Das spricht Gott dir heute zu. I accept you. Ich nehme dich so an. Just as you are. So wie du bist. There's nothing you can do to make me love you more. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit ich dich mehr liebe. And there's nothing you can do to make me love you any less. Und da gibt's nichts, was du tun kannst, damit ich dich weniger liebe. Open your heart and receive my love. Öffne dein Herz und empfange meine Liebe. Receive my forgiveness. Empfange meine Vergebung. My cleansing. Meine Reinigung. Just relax in the presence of God. Entspann dich in der Gegenwart Gottes. Jesus says, I have loved you with an everlasting love. Jesus sagt, ich liebe dich mit einer ewig andauernden Liebe. And with loving kindness I have drawn you. Und mit liebender Freundlichkeit habe ich dich zu mir gezogen. When you confess your sin, I am faithful and just to cleanse you. Wenn du deine Sünde bekennst, dann bin ich treu und gerecht, um dich zu reinigen. Rejoice in my forgiveness, in my power. Freue dich in meiner Vergebung und in meiner Macht. And though your sins be scarlet, und auch wenn deine Sünde rot ist, I will make you as white as snow. Werde ich dich weiß machen wie Schnee. This is how I see you. So sehe ich dich. I gave everything. Ich gebe dir alles. I gave my body, I gave my blood. Ich habe dir meinen Leib gegeben und mein Blut. So that you could be cleansed. Damit du gereinigt sein kannst. I see you perfect. Ich sehe dich vollkommen. You are my beloved child. Du bist mein geliebtes Kind. I love you. Und ich liebe dich.